Christian Morgenstern, die unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie wahr, spricht er, sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, wie dies Unglück ja, dass es überhaupt geschah? Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Drift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht, durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist also bald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.